Mund aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mund. Im Wege ist mein Mund mir, wenn ich sprechen will. Er liegt so sicher und aufdringlich still, in des Gesichtes Reize ist er zu verstrickt. Er blickt zu sehr hinaus und wird erblickt. Ein Fremder ist er, welcher mich genießt, mühlos von meinen Worten überfließt und fast nur hört, er spricht fast gar nicht, was er spricht, und macht doch den, der alles tut, und ist fast nicht, ist nicht einmal das Tor, ein Loch durchschrien vom Geist voll Scheu, ein Zufall. Ja, ich hasse ihn, der ich mich liebe. Ende von Mund. Gelesen von Sonja.